Inzwischen hat auch bereits der österreichisch-ungarische Bundesgenosse mit seiner Offensive eingesetzt. Es gilt, mit Italien abzurechnen, das eben noch vom 15. bis 20. März vergebens zum 5. Mal am Isonzo angegriffen hat. Konrad plant, von den 7 Gemeinden, die sich als sogenannte Hochfläche östlich des Etsch über dem Raum von Verona und Vicenza aufbauen, nach Venetien vorzustoßen, um die Isonzo-Front der Italiener vom Rücken her aufzurollen. Es ist ein schwieriges Gelände, von tiefen Schluchten durchzogen, infolge seiner Höhenlage bis tief in das Frühjahr hinein mit Schnee bedeckt. Gelingt seine Eroberung und der Abstieg in die Tiefebene, dann ist allerdings jedes italienische Heer im venezianischen Gefilde in eine verzweifelte Lage geraten. Der österreichische Angriff kann indes erst im Mai einsetzen und das ist reichlich spät, da der Osten, von dem Konrad Kerntruppen und Artillerie abgezogen hat, so lange russischen Angriffen offen liegt. Jedoch die Truppenbestände sind dort noch ausreichend und die Front ist stark ausgebaut. Dass der Kampfwert der an der Ostfront befindlichen Truppen die kluge Rechnung durchkreuzen könnte, bedenkt der General nicht. Der Stoß in den Tiroler Bergen beginnt am 15. Mai. Die Angriffsgruppe führt dem Namen nach der Erzherzog-Thronfolger Karl. Zwischen Brenta und Etsch werden die Italiener aus den Gebirgs- und Talstellungen geworfen. Ungeachtet der Ungunst des Geländes führt der Angriff über die ersten italienischen Speerforts hinweg zur Besitznahme von Asiago auf der Hochfläche und von Arsiero im grünen Astico-Tal. Der Monte Simone bei Arsiero wird erstürmt. Als man eben dabei ist, die italienische Sperrvorlinie gegen Chio bei deutlich werdender Erstarkung des feindlichen Widerstandes aufzubrechen, wird der Angriff von der österreichischen Heeresleitung abgestoppt. In Volhynien ist über die Doppelmonarchie die Katastrophe von Lukz eingebrochen und mit der heiß ersehnten Offensive gegen Italien muss es zunächst vorbei sein. Die Truppen werden auf eine günstige Verteidigungslinie zurückgenommen, der Monte Simone und Asiago können behauptet werden. Alle irgendwie entbehrlichen Truppen aber rollen beschleunigt nach der russischen Front ab, soweit dort im Augenblick überhaupt noch von einer Front gesprochen werden kann. Russland hat auf französische und italienische Hilferufe nicht gezögert, zur Entlastungsoffensive anzusetzen. Schon seine Vorstöße im vergangenen Herbst hätten hellhörig für kommende Zukunft machen müssen. Den Winter über vermochte es, durch japanische, amerikanische und Ententelieferungen sein Kriegsmaterial wieder zu ergänzen. Es wird befähigt sein, Trommelfeuer zu entfalten. Die Menschenmassen sind aufgefüllt und die zweite Dampfwalze steht bereit. Das Jahr hat für das Zarenreich günstig begonnen. Enver Pascha ist am 1. Jänner bei Olti und Sarikamisch geschlagen worden. Die Russen haben bis zum März ganz Armenien mit Trapezunt und Erzurum in ihrer Hand. Dann stockt ihr Vormarsch. Schon im März haben die Russen an der Ostfront angegriffen, im Kampfraum vom Baranovici bis zur Düna herauf. In der Absicht, den über schlechte Nachschublinien verfügenden deutschen Nordflügel aufzurollen, sind sie am 18. März nach richtigem Trommelfeuer gegen die Front zwischen Narodz und Wisniewsee, nordwestlich von Postavi und östlich von Vizi, mit Masseneinsatz angerannt. In der Sumpfenge zwischen den beiden Seen gewann der Feind Raum und konnte auch an den anderen Stellen nur mit Mühe geworfen werden. Aber obwohl die Linien nur sehr dünn besetzt sind und in ihnen mitunter nur ältester Landsturm steht, werden die den ganzen März über auch aus Riga und Jakobstadt nachfolgenden Angriffe abgewiesen. Noch ein paar solcher Offensiven und der Russe kann nicht mehr weiter. Am 28. April wird ihm durch einen mächtigen Gegenstoß der 10. Armee auch der Raumgewinn zwischen den beiden Seen wieder entrissen. Aber die Russen werden neue Angriffe führen. Wieder der Hauptstoß im Norden, aber begleitet durch Demonstrationsstöße bei Lutsk, Tarnopol und am Sirit. Ihr Angriff nimmt einen unerwarteten Verlauf. Die Demonstrationsstöße gegen die österreich-ungarische Front führen einen gewaltigen, weder bei der österreichischen noch bei der russischen Heeresleitung erwarteten Erfolg herbei, sodass der Russe nun seine Hauptkräfte an diesen Frontstellen zur Entscheidung ansetzt. Er ist den österreichisch-ungarischen Truppen durchaus überlegen. Wieder aber ist zu betonen, nicht den deutsch-österreichischen Truppen. Aber wie viel steht noch von diesen in geschlossenen Verbänden an der Ostfront? Die deutsche Mannschaft und die deutschen Offiziere sind aufgeteilt auf fremdsprachige Regimenter mit ungleichmäßigem Kampfwert und bei den tschechischen und ruthenischen Formationen wankend gewordener Treue. Bei Tschechen und Ruthenen wird der erste wuchtige Hieb des russischen Riesen, indem sie keinen Feind, sondern den starken Bruder, auf den sich ihre nationalen Hoffnungen richten, erblicken, eine unerhörte Katastrophe herbeiführen können, wenn einmal die trennenden Gräben überschritten sind und der dünne Schleier der deutsch-österreichischen Truppen zerrissen wurde. Diese aber und was von den Ungarn Gefechtswert besitzt, müssen dann vor allem bluten, während sich die anderen in hellen Haufen ergeben werden. Der russische Angriff in Volhynien stößt auf die 4. K&K-Armee unter der Führung des Generalobersten Erzherzog Josef Ferdinand. Das Trommelfeuer bei Lutsk findet den Erzherzog auf der Jagd. Das Unheimliche geschieht. Auf den ersten Stoß der Russen, die der General Brusilow führt, bricht die österreichische Front völlig zusammen. Das Armeeoberkommando setzt übereilt und schlecht seine einzige Reserve ein. Es ist die Schlacht bei Olyka und Korlupin, in welcher das Wiener Landwehrregiment Nummer 1 binnen wenigen Stunden durch blutige Verluste von mehr als Kriegsstärke auf 700 Mann zusammenschmilzt und im Brückenkopf von Lutsk bald darauf völlig aufgerieben wird. Den Durchbruch des Feindes konnten die Truppen, die heldenhaft gefochten hatten, nicht abwenden. Die österreichische Front ist in diesem Raume wahrhaft zusammengeschmolzen, denn viele tausende Tschechen und Ruthenen sind zu den Russen übergegangen. Kein Zweifel, das alte Österreich ist weitwund. Schon holt der russische Jäger aus, ihm den Gnadenstoß zu versetzen. Aber wieder geschieht das Großartige. In die mächtig aufgerissene Lücke stürmen die kargen Reserven der Heeresgruppe Linsingen, dann die sonst verfügbar gemachten deutschen Kräfte aus dem Osten und dem Westen und endlich die vom österreichischen Armeeoberkommando aus Italien abberufenen Truppen. Zum Gegenstoß übergehend, oft nur Landsturm gegen die heranbrandenden russischen Heereswogen, bringen sie die Sintflut noch einmal zum Stehen. Am unteren Stür aber erkämpft den bereits wankenden österreichischen Truppen eine Gefechtsgruppe unter dem Generalmajor Pfeffer bei Siemki noch einmal für einige Tage Zeit. Dann aber muss auch hier die Flusslinie des Stür aufgegeben werden, da sie von Südosten her zu stark ausgehöhlt worden ist. Im Norden hält die Armee Wojosch mit eiserner Festigkeit aus und im Süden hat der Gegenstoß der Mittelmächte, beiderseits von Sokal geführt, die bedrohteste Stelle östlich von Wladimir Wolynsk bei Kiselin und Satoci unzerreißbar zusammengenäht.